Kundgaben Nummer 360 vom 2.4.1938. Organisierte Versorgungen. Mangel an Nächstenliebe. Versuche zu folgen unseren Erklärungen, mit denen wir dein Wissen vermehren wollen im Auftrag des Herrn. Anstelle der von Gott eingesetzten Gebote werden jetzt den Menschen auch Gebote gegeben, mit denen man das Volk zu veredeln sucht. Aber durch falsche Anwendung dieser Gebote kein lückenloses Verbessern der Menschheit zustande bringt, sondern nur Zwangsmaßnahmen, die im besten Falle eine organisierte Versorgung sein kann, nicht aber in tätiger Nächstenliebe ausartet, was jedoch allemal segensreicher wäre für das Volk, wenn es sich dieser mehr befleißigte. Es hat ein jahrelanger Kampf vorangehen müssen, um dann schließlich eine solche Organisierung zustande zu bringen. Und immer sind materielle Interessen ausschlaggebend gewesen bei einer jeden in solcher Art entstandenen Maßnahme. Die wohl ein scheinbares Werk der nächsten Liebe sein soll, jedoch von der Liebe, die Jesus predigte auf Erden, sehr weit abweicht. Die Menschen sollen einander helfen, sie sollen gegenseitig ihr Leid und Elend mildern, sie sollen geben den Armen, geistig und körperlich sie bewahren oder erretten vor Not und Bedrängnis. Aber liegt den eingeführten Maßnahmen wohl solche oder ähnliche Triebkraft zugrunde, die aus der Liebe zu Gott und zum Nächsten entstanden ist? Ist nicht vielmehr alles darauf zugeschnitten, großartige Manipulationen aufzuziehen, die vielmehr den Zweck haben, offensichtlich und allgemein bewundert und anerkannt zu werden und die mit dem scheinbaren Hauptzweck weit mehr andere Interessen verbinden, die aber der öffentlichen Welt verborgen bleiben sollen. Ein Reich, das in seinem Aufbau zu solchen Mitteln greift, wird schwerlich auf lange Dauer bestehen können, denn es will die Gebote Gottes als übrig abtun und an ihre Stelle von Menschen erlassene Gebote setzen, nur um die Macht, die man sich angeeignet hat, auszunützen. Und um etwas völlig Neues erstehen zu lassen, weiset man alles Alte zurück und will die Lehre Christi vor allem umstürzen und unter den Menschen als Menschenwerk brandmarken, um diese Lehre aufzulösen und dafür etwas anderes entstehen zu lassen. Der Herr wird dieses Bemühen zerschlagen. Er wird nicht zulassen, dass sein Wort gering geachtet und der Menschheit genommen werden soll. Er wird es vielmehr viel eindringlicher dem Volk verkünden, wo man nur darauf hören will, und immer weniger wird sich behaupten können, was Menschen schaffen in Überhebung und womit sie die Mitmenschen nur täuschen und blenden wollen. Aller Geist geht von Gott aus, der gut ist, doch des Satans Werk suchet auch, in falscher Hülle Eingang zu finden bei den Menschen. Er will gleichsam auch von gutem Einfluss sein auf die Menschheit. Doch achtet man seiner genau, dann erkennt man den Ursprung und sieht unter der Tünche des scheinbar Edlen die Wertlosigkeit solcher Gebote, die denen des Herrn zuwiderlaufen und sich niemals segensreich für die Seele des Menschen auswirken können. Doch jedem endgültigen Sieg gehen auch Kämpfe voran, die ihr bestehen müsst. Nehmet den Kampf auf gegen alles, was Gottes Wort verringern oder vernichten will. Steht alle fest wie ein Mann, dann könnt ihr nimmer unterliegen in einem Kampf, den ihr für Jesus Christus führt, den Urheber der göttlichen Gebote. Denn sein Wissen ist es, das vorausschauend auch die Auswirkungen dieses Kampfes erkennt. Was Menschen erschaffen, vergeht, doch Gottes Wort bleibt bestehen in Ewigkeit. Amen.